Griechenland ist kein Fass ohne Boden und auch wenn es keine Erfolgsgarantie gäbe, das neue dritte 86 Milliarden Euro schwere Hilfsprogramm wird dazu führen, dass das Land am Ende der Programmlaufzeit wieder auf eigenen Füßen stehen kann. Da ist sich Klaus Regling, der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, ganz sicher. Mehr noch. Falls Griechenland die vereinbarten Reformen entschlossen umsetzt, halte ich es für wahrscheinlich, dass die Regierung in Athen vor dem Ende des Programms das Investorenvertrauen zurückgewinnt und wieder zu akzeptablen Kosten Anleihen am Markt begeben kann. Die 86 Milliarden Euro müssten dann von Griechenland gar nicht voll ausgeschöpft werden. Diese ESM-Hilfe wird aber auch dadurch sinken, dass sich der IWF mit bis zu 16 Milliarden Euro noch an diesem dritten Griechenland-Programm beteiligen werde. Da ist sich Regling ebenfalls sicher. Dafür sei nicht einmal sehr viel an Schuldenerleichterungen nötig. In Frage kämen hierfür eine weitere Verlängerung der Kreditlaufzeiten, eine längere Stundung von Tilgungen und Zuweisungen aus den Gewinnen der EZB. Einen Widerspruch zwischen diesem nicht sehr viel an Erleichterungen und der Forderung von IWF-Chefin Lagarde nach signifikanten Schuldenerleichterungen sieht Regling nicht. Der IWF werde sich zwar erst im Herbst entscheiden, ob er beim Programm mitmache, aber die Voraussetzungen stimmten. Denn der IWF hat sich Regling zufolge in der entscheidenden Frage, ob Griechenland seine Schulden tragen kann, auf die Europäer zubewegt. Bisher galt, dass der IWF einem Pleitestaat nur helfen kann, wenn dessen Schuldenstand 120% seiner Wirtschaftskraft nicht übersteigt. Inzwischen habe der IWF aber akzeptiert, dass bei Griechenland nicht mehr der Schuldenstand, sondern der Schuldendienst aus Zins- und Tilgungszahlungen das bessere Kriterium sei. Wenn kein Schuldendienst da ist über 10 Jahre, warum soll man sich dann den Schuldenstand in 10 Jahren anschauen? Der mag sehr hoch sein, aber es ist keine Belastung für die Volkswirtschaft. Insofern diese Betrachtungsweise auf die jährlichen Schuldenflüsse, die da ja tatsächlich aus dem Haushalt geleistet werden müssen, ist der richtige Ansatz. Übersetzt in Zahlen, weil die Europartner Griechenland den Schuldendienst bereits so erleichtert haben, dass je nach Hilfspaket 1, 2 oder 3 ein Großteil der Zinsen erst in 10 Jahren und der Tilgungen erst in 15 Jahren zu leisten ist, ist der verbleibende Schuldendienst für Griechenland kleiner als 15% seines Bruttoinlandsprodukts. Und dieser Wert wird auf jeden Fall in den kommenden 15 Jahren nicht überschritten. Das wiederum reiche, um den IWF auch beim dritten Griechenland-Programm mit ins Boot zu bekommen.